This is a test of the emergency broadcast system. The news just turns me over. Here we go again. In the mix. Superstärke. Da habe ich gleich zwei Klientel bedient. Einmal die 80er mit Living on Video und einmal die Freestyle-Freunde. Und vielen Dank an den Mike aus Biberach, das hat er auch gemacht. Er hat einen Spezial-Remixer für Freestyle. Ich glaube, er würde sogar den Schneewalzer remixen auf Freestyle. Wir haben 0:53, das nächste Gewinnspiel steht vor der Türe. Oh ja, Nachschmarrn, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Dieses Jahr fällt zufällig der Silvester auf einen Freitag. Wow, wisst ihr, was da ist? Da ist der Charlie hier. Und da müsst ihr euch Boxen ausleihen, Verstärker. Da geben wir richtig Gas. In dieser Nacht darf man nämlich laut machen. Also, merkt euch Silvester vor. Hit Radio einschalten, abends ab 20 Uhr. Da fange ich, glaube ich, eine Stunde früher sogar an. Die ganze Nacht. Und Neujahrsgrüße ohne Ende und so weiter. Die versaute Version erwischt. Ja, okay.